Verteidiger des Angeklagten Rudolf Hess. Herr Präsident, meine Herren Richter, vor Eintritt in die Beweisaufnahme habe ich auf Wunsch des Angeklagten Rudolf Hess Folgendes vorauszuschicken. Der Angeklagte Rudolf Hess bestreitet die Zuständigkeit des Gerichts, soweit andere Tatbestände als echte Kriegsverbrechen den Gegenstand des Verfahrens bilden. Er übernimmt jedoch ausdrücklich die volle Verantwortung für alle Gesetze und Verordnungen, die er unterschrieben hat. Er übernimmt weiter die Verantwortung für alle Befehle und Verfügungen, die er in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Führers und als Reichsminister erlassen hat. Aus diesen Gründen wünscht er keine Verteidigung gegenüber Anklagen, die die inneren Angelegenheiten Deutschlands als souveränen Staat betreffen. Das gilt insbesondere für das Verhältnis von Kirche und Staat und ähnliche Fragen. Ich werde daher nur Beweismittel in Bezug auf Fragen vorlegen, an deren Klarstellung die anderen Staaten ein berechtigtes Interesse haben können. Das gilt zum Beispiel für die Aufgaben. Dr. Seidel, die Übersetzer finden es sehr schwer, Sie zu hören. Sie sprechen zu weit vom Mikrofon entfernt und zu laut. Das gilt zum Beispiel für die Aufgaben und für die Tätigkeit der Auslandsorganisation der NSDAP. Darüber hinaus werden Beweismittel dem Gericht nur insoweit unterbreitet werden, als dies zur Feststellung der historischen Wahrheit notwendig ist.